Und das Kind? Könnte der kleine Junge nicht die Hauptperson sein? Wir kennen besondere Kindergräber bereits aus dem Eiszeitalter. Den beiden Jungen aus Sungir sind wir begegnet. Vor 31.000 Jahren wurden in Krems-Wachtberg nur wenige Wochen alt gewordene Zwillinge unter einem Mammutschulterblatt beigesetzt. Im sibirischen Malta fanden Archäologen in den 1930er Jahren nicht nur das reiche Grab eines 3 bis 4 Jahre alten Kindes, sondern auch zahlreiche Elfenbeinfiguren, die Kinder darstellten. Diesen wird also schon früh der Status bestattungswürdiger Personen zugesprochen. Das setzt sich im Mesolithikum fort. In Arma Vairana im Nordwesten Italiens fand sich jetzt ein nur 40 bis 50 Tage alt gewordenes Mädchen, dem neben anderen Objekten Ketten aus Muschelschalen beigegeben worden waren. Auch das Kind auf dem Schwanenflügel, das mit einer Frau im dänischen Wetbeck bestattet wurde, haben wir bereits erwähnt. Doch in Bad Dürrenberg deutet nichts darauf hin, dass das Kind die wichtigere Rolle gespielt haben könnte. Sozialer Rang wird in diesen egalitären Gesellschaften noch nicht vererbt. Abgesehen von den filigranen Schneckenhäusern lassen sich keine Objekte einem 6 bis 8 Monate alten Jungen zuordnen. War er dann vielleicht selbst eine Beigabe, ein Opfer? In diversen Gräbern finden sich fremde Körperteile. Der Fuß in Hilasontartit ist das bemerkenswerteste Beispiel. Hat die Schamanin das Kind in mumifizierter Form herumgetragen? Als eine magische Puppe vielleicht? Der mögliche Schamane von Bruno II besaß einer aus Elfenbein. Die Vorgeschichte war fantastischer, als wir uns das ausmalen mögen, sicher auch obskurer. Deshalb wollen wir das nicht ausschließen. Doch wir sehen bisher keine Indizien, die einen solchen Verdacht erhärten würden. Auch der Vergleich macht das unwahrscheinlich. Wie Judith Grünberg berichtet, enthalten von über 100 publizierten mesolithischen Doppelbestattungen in Europa mehr als die Hälfte mindestens ein Kind.